Ja? Was wollen Sie? Ja, schönen guten Tag, Madame. Mein Name ist Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Oh ja, natürlich. Einen Moment, ich löse die Kette. Ach, bitte entschuldige. Wer weiß, wer in diesen Zeiten so alles an der Tür klingelt. Ja, verstehe ich. Aber wir haben dich schon erwartet, mein Junge. Komm rein. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wir sitzen im Wohnzimmer. Mhm. Hier lang? Ach, da. Gut. Setz dich doch. Da bist du ja. Hi, hallo. Sally, runter vom Sofa. Was habe ich verpasst? Mrs. McGowan hat uns gerade berichtet, dass es hier im Viertel eine Reihe von unerfreulichen Vorkommnissen gegeben hat. Sie fürchtet, dass es die Täter auch auf ihr Haus abgesehen haben könnten. Das stimmt. Erst letzte Woche wurde der Schuppen der Hopkins mit schwarzer Farbe beschmiert. Und dann ist jemand in die Garage der Stewarts eingebrochen. Ja, und außerdem wurden etliche Gärten verwüstet. Und wir wissen auch, wer es war. Ach, Sie wissen, wer dahinter steht? Natürlich. Diese schrecklichen jungen Leute vom Freeman-Gelände. Wozu brauchen Sie dann unsere Hilfe? Ja, das frage ich mich auch. Meine Nachbarn und ich brauchen handfeste Beweise, damit wir diese herzlosen Halunken endlich anzeigen können. Verstehe. Ach, wenn ich meinen Neffen und meine Großnichte nicht hätte, würde ich das gar nicht mehr aushalten. Die Polizei. Ach, wer wird das sein? Um diese Zeit bekomme ich sonst nie Besuch. Ich bin gleich wieder da. Bob, du bist fast eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ja, das tut mir leid. Und wir mussten die ganze Zeit lang hier auf dem Sofa sitzen und Rosinenbrötchen essen. Und ich hasse Rosinenbrötchen. Das ist doch nicht meine Schuld. Aber wisst ihr was? Ich habe vorhin einen alten Bekannten getroffen. Und dreimal dürft ihr raten, wen? Na? Skinny Norris. Nein. Ja. Was? Er lungerte an der Tankstelle oben an der Hillwood Terrace herum und hat mit einer ziemlich abgedrehten, rothaarigen Frau gesprochen. Ja, das mag ja sein, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir schon einen Fall haben. Ja, wir sollen ein paar Typen suchen, die Tulpen ausreißen. Das ist nicht gerade der Brüller, oder? Also pass mal auf, die Frau an der Tankstelle, ja? Die sah sehr gestresst aus, so als würde ihr etwas richtig Sorgen machen. Vielleicht braucht sie ja unsere Hilfe. Vielleicht wird sie von Skinny erpresst. Ja, zum Beispiel. Ja, das würde zu ihm passen. Wir können Skinny ja vorsichtshalber im Auge behalten. Aber zuerst möchte ich hier die Bestandsaufnahme abschließen. Ich denke, das ist... So, mein Neffe ist vorbeigekommen. Ah. Das sind die drei Jungen, die ich engagiert habe, Brandon. Ah, guten Tag, Jungs. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ja, ihr seid also die Detektive, die meine Tante engagiert hat. Ja. Ja, eigentlich müsste sich Sheriff Brewer ja um den Fall kümmern. Die Taten von diesen Rüpeln werden immer aggressiver und immer bedrohlicher. Es ist eine Schande, dass die Polizei noch nicht eingegriffen hat. Ja. Höchste Zeit, dass etwas passiert, Brandon. Ja, ja, nun, jetzt stehen dir ja diese Jungs hier bei, Tante. Und außerdem glaube ich nicht, dass dein Haus heute Nacht in Gefahr ist. Diese Schurken wissen ganz bestimmt, dass wir morgen unser alljährliches Sommerfest feiern. Und da liegt es ja nur nahe, dass sie sich am Festzelt vergreifen werden. Och, wie entsetzlich! Ihr müsst wissen, das Fest ist sehr wichtig für uns. Aha. Jedes Jahr veranstalten wir ein großes Sommerfest auf der kleinen Wiese neben dem Haus der Stewarts. Genau. Alle aus Seven Pines sind eingeladen. Ja, alle. Außer diesen Bauwagen-Chaoten vom Freeman-Gelände. Mhm. Ja, aber können Sie das Zelt nicht absichern? Ja, natürlich werden wir das tun. Wir haben längst eine Bürgerwehr gegründet. Heute Nacht positionieren wir uns in unserem Festzelt und warten ab, was passiert. Mhm. Wenn die sich dem Grill auch nur nähern, dann können die was erleben. Mhm. Heute Nacht werden wir sie überführen. Und wenn es zum Blutvergießen kommt... Das, oh, das ist ja großartig, Brandon. Ja. Wenn du dich um alles kümmerst, brauche ich die Hilfe der Jungen ja gar nicht mehr. Genau. Aber zum Dank, dass ihr gekommen seid, mache ich euch gleich einen Beutel mit Rosinenbrötchen fertig. Peter liebt Rosinen. Ja. We'll be right back. Ein Glück, dass die sich selbst um den Fall kümmern. Ich dachte schon, wir müssten den ganzen Tag Blumen beschützen. Wir werden weitermachen, Kollegen. Die drei Detektive ziehen sich nicht zurück, nur weil ein paar Männer glauben, gewalttätige Selbstjustiz üben zu können. Und deshalb werden wir uns heute Nacht auch auf die Lauer legen. Was? Das angekündigte Blutvergießen würde ich nämlich gerne verhindern. Sollten wir nicht erst etwas mehr über diese Typen vom Freeman-Gelände rausfinden? Wir wissen ja gar nicht, mit wem wir uns da anlegen. Ja, wir könnten mit Inspektor Cotter reden. Wohnt er nicht an der Hillwood Terrace in der Nähe von Seven Pines? Ja, ja, ja. Stimmt. Ich rufe ihn gleich an. Gute Idee. Ja, ne? Schalt mal den Verstärker ein. Ja, Cotter? Guten Tag, Inspektor. Justus Jonas hier. Oh, Justus Jonas. Ja. Was ist denn nun schon wieder los? Ich wollte gerade eine kleine Pause machen. Mein Kaffee wird kalt. Es geht um Seven Pines, diese Neubausiedlung nördlich von Rocky Beach. Wir waren heute bei einer Klientin, die sich bedroht fühlt. Seven Pines? Mhm. Das ist nicht mein Einsatzgebiet. Sheriff Brewer ist dafür zuständig. Ja, das wissen wir bereits, aber sie wohnen ganz in der Nähe. Du gibst wohl nie auf, was? Mhm. Na gut, nun denn. Die Anwohner aus Seven Pines regen sich seit Bestehen der Siedlung über ihre Nachbarn auf. Und das sind die Leute vom Freeman-Gelände? Ganz recht. Das Gelände gehörte Dennis Freeman, einem ziemlich schrägen Typen. Er hat dort viele Jahre lang einen Barbecue-Grill betrieben. Vor 4 Monaten ist er gestorben. Ich glaube, das Grundstück ging an seinen Bruder. Ja, und wer lebt da jetzt genau? Dennis Freeman hat das Gelände zu einem sehr günstigen Preis an ein paar junge Freaks mit Bauwagen und Wohnmobilen vermietet, allesamt Rabauken, mit denen ihr euch besser nicht anlegt. Wieso nicht? Ja, diese Leute haben einen schlechten Ruf. Manche meiner Nachbarn haben Angst vor ihnen und sind froh, dass Seven Pines zwischen unseren Häusern und dem Freeman-Gelände liegt und uns dadurch gewissermaßen abschirmt. Und diese Camper dürfen dort noch immer wohnen, obwohl das Gelände jetzt seinem Bruder gehört? Ja, vorerst ja. Meine Nachbarin meinte neulich, dass die jungen Leute mit ihren Wohnwagen das Land jetzt gern kaufen würden. Aha. Mehr weiß ich aber auch nicht. Und ich würde jetzt auch gern meine Pause machen. Verstanden, Inspektor. Und vielen Dank für die Auskunft. Gern geschehen. Bis dann. Jack Freeman will das geerbte Grundstück also eventuell verkaufen. Tja. Teuer kann das aber nicht sein. Der Baugrund ist uneben und ziemlich feucht. Ja. Die Frage nach dem Verkauf des Geländes ist sicherlich nicht unwichtig für den Streit, aber momentan sekundär. Was uns aktuell interessieren sollte, ist, was dort heute Abend geschehen wird. Wenn dieser Brandon Fraser recht hat, könnte es durchaus eine sehr ungemütliche Nacht werden. Also, wir fahren nach dem Abendessen wieder nach Seven Pines und beobachten die Gegend. Toll. Ich kann leider nicht mit. Dieser 6-tägige Horrorurlaub geht vor. Was? Ich dachte, ihr fahrt erst morgen zu deiner schrecklichen Cousine nach Woodstock. Woodfield. Nein, wir brechen heute Abend schon auf. Dad meinte, dass er so besser den Stau umfahren kann. Ach so. Doch, was viel wichtiger ist, was wird denn jetzt aus unserem Fall? Dieses eine Mal spielt es keine Rolle, ob wir zu zweit oder zu dritt losgehen. Peter, ja? Du holst dir schwarze Kleidung. Okay. Wir dürfen im Dunkeln nicht auffallen. Gut. Na dann, viel Spaß. Ach, bevor ich es vergesse. Ja? Hier, diese Zeichnung, die habe ich heute früh in der Tankstelle gemacht. Hier. Ach, was ist das? Oder besser, wen soll das darstellen? Das ist die junge Frau, mit der Skinny geredet hat. Peter, vielleicht braucht ihr das noch. Das ist gut geworden. Mhm. Du hast dich im Zeichnen echt verbessert. Findest du? Ja, für unseren Fall spielt es keine Rolle, aber danke, Bob. Na ja, gern geschehen. Ich muss jetzt los. Wir rufen dich an und halten dich auf dem Laufenden, ja? Ja, das könnt ihr knicken. Wieso? Mein Handy ist kaputt. Er ist mir heute Morgen aus der Tasche gefallen. Oh. Also, macht's gut, Jungs. Ja. Ciao, Blackie. Mach den Kitz, Junge. Der wirkte ziemlich geknickt. Ja. Es wird schon wieder. So leicht lässt Bob sich nicht unterkriegen. Zwei Stunden später baute sich Bob im Haus der Andrews mit ernster Miene vor seinen Eltern auf und verschränkte demonstrativ die Arme. Nein. Nein? Was meinst du damit? Ich komme nicht mit. Aber natürlich kommst du mit. Mary freut sich schon riesig auf deinen Besuch. Mom, Justus, Peter und ich haben gerade einen Fall. Außerdem ist es schrecklich in Woodfield. Bob! Robert, jetzt ist es genug. Ich habe aber absolut keine Lust auf meine blöde Cousine und ihre super nervige Familie. Du hast deine Mutter verstanden, Junge. Ich fahr nicht mit. Ich bleib hier. Bob, es reicht. Gute Reise. Ich bleib hier. Oh, Liebling, so tu doch was. Ich kann ihn schlecht hier raustragen, Darling. Und ich bin gegen Ohrfeigen, das weißt du. Fein, dann fahren wir ohne dich. Ich erwarte dann aber, dass der Rasen gemäht und der Zaun gestrichen sind, wenn wir wiederkommen. Nun, Bob, letzte Chance. Hm? Ich bleib hier. Also gut. Bob atmete tief durch. 6 Tage und Nächte, sturmfreie Bude. Als erstes rief er in der Zentrale an. Doch Peter und Justus waren offenbar schon nach Seven Pines gefahren. Er eilte in sein Zimmer, streifte ein graues T-Shirt über und schlüpfte in eine schwarze Lederhose, die ihm sein Chef Zack Sandler für einen Tourneejob geliehen und die Bob noch nicht zurückgegeben hatte. Zu guter Letzt setzte er noch eine schwarze Skimütze auf. Dann verließ er das Haus, stieg auf sein Mountainbike und radelte in Richtung Seven Pines. Zur selben Zeit befanden sich Justus und Peter auf einer bewaldeten Anhöhe. Von hier aus sahen sie die Straßenbeleuchtung von Seven Pines durch die Bäume schimmern. Und jetzt, Erster? Wenn wir noch ein paar Meter weitergehen, haben wir freie Sicht auf den Festplatz, ohne selbst gesehen zu werden. Was ist denn? Ich glaube, ich habe einen Schatten gesehen. Da unten bei dem Magnolienbaum. Auf der anderen Seite der Straße. Da, neben der Garage. Das wird Mr. Fraser sein. Oder jemand von seiner Nachbarschaftswache. Es geht los. Komm, warte! Was ist denn? Da unten, auf der Straße. Da, mehrere Gestalten schleichen durch die Gärten. Ich wette, die haben schon mit der Bürgerwehr am Zelt gerechnet und schlagen daher woanders zu. Und was ist mit den anderen? Denen beim Festzelt? Sollten wir uns nicht lieber aufteilen? Nein, damit werden die Leute von der Bürgerwehr schon allein fertig. Das bei dem Festzelt ist doch nur ein Ablenkungsmanöver. Ja. Und es scheint auch noch zu funktionieren. Also, runter zur Straße, schnell! Ja. Die erwischen wir! Ja. Wo sind sie hin? Eben waren da! Beim Haus! Eine Gestalt! Sie versucht, die Tür aufzuhebeln! Typen mit einem Jeep haben sie aufgegabelt. Ach. Wir sollten jetzt ebenfalls verschwinden. Ich möchte diesen Leuten hier nicht umständlich erklären müssen, was wir auf ihrem Grundstück zu suchen hatten. Offiziell ist das ja nicht mehr unser Fall. Bobs Fahrrad sauste die leichte Gefällstrecke hinab nach Seven Pines. Wenn er sich beeilte, konnte er seine Freunde erreichen, bevor sich etwas Aufregendes ereignete. Er sah den Wagen erst, als es zu spät war. Denn trotz der Dunkelheit waren die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Bob hatte das Gefühl zu fliegen, während die Welt um ihn herum in Millionen Scherben zerbrach. Er versuchte, Luft zu holen. Dann fiel er in bodenlose Finsternis. Als Peter am nächsten Morgen in die Zentrale kam, stapelte Justus gerade die restlichen Rosinenbrötchen auf einen Teller. Morgen, Justus. Morgen? Für mich ist es fast Mittag. Ich war heute schon im Fall Seven Pines unterwegs. Echt? Mhm. Ich bin in aller Frühe zum Freeman-Gelände gefahren und hab mich dort umgesehen. Und? Alles war still. Vermutlich haben die Leute noch geschlafen. Dafür konnte ich einen Blick auf ihre Autos werfen. Es gab keinen Jeep. Wie Jeep? Ach, du meinst so einen, wie ihn diese Typen gestern gefahren haben? Vielleicht stand er in der Garage. Auf dem Freeman-Gelände gibt es keine Garagen. Und was sagt uns das jetzt? Dass diese rothaarige Furie, die mich gebissen hat, gar nicht zu den Campern gehört? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Was macht dein Arm? Ach, die Wunde, die mir diese Missbiss verpasst hat, scheint sich zum Glück nicht zu entzünden. Das ist ja immerhin schon mal was. Sehr gut. Fassen wir unsere bisherigen Fakten mal zusammen. Ja. Punkt 1. Tatsächlich hat es eine Gruppe von Leuten auf die Bewohner von Seven Pines abgesehen. Punkt 2. Anstatt wie erwartet, ihre Festwiese zu verwüsten, machen sich die Angreifer über die anderen Gärten her. Punkt 3. Sie belassen es nicht bei der Zerstörung von Rasen und Beeten, sondern dringen in die Häuser ein. Und jetzt? Heute muss ich leider mit Onkel Titus zu einer Zwangsversteigerung nach Morrow Bay fahren, aber morgen fahren die drei Fragezeichen noch einmal nach Seven Pines. Nee. Die zwei Fragezeichen. Unser Dritter hat derzeit andere Sorgen. Apropos Bob, hatte die Frau mit den roten Haaren vielleicht Ähnlichkeit mit der Frau auf seiner Zeichnung hier? Zeig mal. Naja, ja, sie könnte es gewesen sein, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Es besteht also die vage Möglichkeit, dass die rothaarige Frau gar nicht mit den Campern vom Freeman-Gelände im Zusammenhang steht, sondern mit Skinny Norris. Oder mit beiden. Willkommen zurück in der Welt der Lebenden. Was? Was ist denn passiert? Du hattest einen Unfall. Ein Unfall? Blaine, Roxy und Josh haben dich aus Versehen angefahren. Sie meinen, dass du plötzlich mit dem Fahrrad auf sie zugeschossen bist. Mitten aus dem Nichts. Wahrscheinlich hat dich einer von diesen Idioten aus Seven Pines verfolgt. Idioten aus Seven Pines? Aber... Tut alles weh. Was meinst du? Ui. Dich hat es ganz schön erwischt. Aber das wird schon wieder. Wie heißt du eigentlich? Ja, mein Name. Mein Name? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Was? Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Kennen wir uns denn? Nein. Wir sind uns bis heute nie begegnet. Aber ich schätze mal, dass du ein Freund von Skinny oder Paul bist. Skinny? Paul? Ja. Habe ich nie gehört. Warum habt ihr mich denn nicht ins Krankenhaus gebracht? Naja, als wir vor einiger Zeit einen anderen Freund von Paul ins Krankenhaus gebracht haben, hat es Ärger gegeben. Er war irgendwie auf der Flucht vor der Polizei und dann haben sie ihn gleich festgenommen. Also ich glaube nicht, dass ich auf der Flucht bin. Paul hat einen Freund hergebracht, Doc Perkins. Er hat vorhin deine Wunden versorgt und wenn es dir schlechter geht, können wir ihn nochmal herholen. Nein, nein. Ich denke, ich komme klar. Verrückt. Es muss doch irgendeinen Hinweis geben, wer ich bin. Habt ihr nicht irgendwas in meinen Sachen gefunden? Nein. In deiner Hosentasche war nur eine zerbröselte Zigarette. Also dann rauche ich. Anscheinend. Ja, das passt irgendwie gar nicht zu mir. Oder? Ja, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Aber bevor ich es vergesse, ich bin Mina. Mina Parker. Mina Parker. Hm? Ja, Mina. So wie die junge Frau aus dem Dracula-Roman. Naja, fast. Die hieß Harker mit Nachnamen. Meine Mutter hat früher gern Gruselromane gelesen. Mhm. Leider ist sie vor 16 Jahren verstorben. Na, tut mir leid. Das ist doch komisch. An Dracula kann ich mich erinnern, aber nicht an meine eigene Mutter oder an meinen Vater. Hallo, Mina. Ich habe gerade gehört, dass Josh jemanden angefahren hat und... Hey, aber dass du das bist, hätte ich nicht gedacht. Du kennst ihn? Dann ist ja alles gut. Bei dem Unfall hat er nämlich sein Gedächtnis verloren. So ein Pech. Aber jetzt bin ich ja da. Das ist mein alter Kumpel Stan Silver. Ich bin Stan Silver? Genau, wir kennen uns seit Jahren. Ich bin übrigens Skinny Norris. Na, klingelt's? Nee. Ich hab dich angerufen und gefragt, ob du uns bei der Aktion gegen die Seven Pines-Leute helfen kannst. Ich weiß gar nichts mehr. Das macht mich ganz wahnsinnig. Bleib ruhig, das ist ganz normal nach so einem Unfall. Skinny, vielleicht kannst du Stan helfen, sein Gedächtnis wiederzuerlangen. Ja, na klar. Er kann auch gern drüben bei mir wohnen. Das Wetter ist großartig. Warum kommst du nicht mit raus und ich erzähl dir, was du wissen willst? Okay. Das klingt gut. Dann fahr ich mit Josh zum Supermarkt. Ja, das wird nicht gehen. Der Jeep hat nach dem Unfall schlapp gemacht. Josh hat ihn da ja gleich zu einem Kumpel gebracht, der Autos repariert. Er ist noch nicht wieder zurück. Dann nehme ich eben das Fahrrad. Bis später. Ja. Kommst du? Ja, okay, komm. Ich wohne gleich da drüben in dem blauen Bauwagen. Komm, gehen wir rein. Okay. Früher habe ich in der Wohnung gelebt, aber das hier ist besser, glaub mir. Willst du was trinken? Hast du Wasser? Wasser? Stan, du musst wirklich ein Blackout haben. Früher hättest du noch nach einem Bier gefragt. Wieso? Bier? Wirklich? Nun, was trinkst du? Ein Wasser, bitte. Hier. Sag mal, wo hast du denn deine ganzen Sachen gelassen, Stan? Ich weiß nicht. Aber ich habe nicht mal eine Geldbörse dabei. Moment mal. Hier ist doch irgendwas. Was ist denn das hier? Eine Visitenkarte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ob ich wohl irgendwas mit denen zu tun habe? Die Namen kommen mir irgendwie bekannt vor. Klar kennst du die. Das sind die Typen, denen du dein Blackout zu verdanken hast. Echt? Du meinst diese, Diese drei Fragezeichen hier, die haben mich gestern angefahren? Nein, das waren leider unsere Leute. Aber schuld waren diese Jungs da. Mhm. Ich wette, sie haben dich gejagt. Du bist auf die Straße gerast und da hat dich dann der Jeep von Josh voll erwischt. Aha. Ja, und wer sind diese drei Fragezeichen? Na, ein paar fiese Typen aus Rocky Beach. Sie nehmen dreckige Jobs an und nennen sich dabei Detektive. Dieser Justus Jonas ist ihr Anführer. Er glaubt, dass er was Besseres sei als wir und hält sich für unglaublich clever. Justus Jonas. Peter hingegen ist ein echter Angsthase. Aha. Und besonders schlau ist er auch nicht. Dafür macht es ihm Spaß, sich zu prügeln. Und dieser, wer ist der andere? Bob Andrews? Ach, der macht einen auf Langweiler. Mhm. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht viel über ihn. Als ich sie gestern in Seven Pines gesehen habe, konnte ich mir denken, wie der Hase läuft. Die wurden von den Spießern engagiert, um uns das Leben schwer zu machen. Warum? Diese Leute mögen uns einfach nicht. Sie beschuldigen uns, ihre Beete zu verwüsten und bei ihnen einzubrechen. Dafür greifen sie uns jetzt an. Ah. Und das alles nur, weil wir nicht in ihr Weltbild passen. Meinst du, das allein ist der Grund? Nein, es geht ihnen schon um mehr. Sie wollen dieses Grundstück hier kaufen und daraus einen Park machen. Aber der neue Besitzer will davon nichts hören. Ja, klingt nach Ärger. Letzte Nacht sind sie auf unser Gelände geschlichen und haben Mr. Bill entführt. Mr. Bill? Wer ist denn das? Paul Sleguan. Aha. Er war in seinem Terrarium im Wohnwagen. Die Tür war aufgebrochen und das Tier war weg. Daneben lag ein anonymes Schreiben. Hier, lies mal. Sag mal, stellt euch der Herausforderung. Wir treffen uns am Montag um 6 Uhr abends in der stillgelegten Reifenfabrik am Mono Drive. Kommt in die Fertigungshalle im Hauptgebäude, wenn ihr wollt, dass Mr. Bill überlebt. Hm. Habt ihr die Polizei gerufen? Na, Polizei, denen können wir nicht trauen. Wir halten uns für Halunken und Tagediebe. Tja, dann ist Paul Sleguan wohl verloren. So leicht geben wir nicht auf. Gestern sind wir nach Seven Pines gegangen und haben nach einem passenden Gegenstand gesucht, mit dem wir diese Spießer dazu bringen können, einen Austausch zu machen. Paul Sleguan gegen eine Sache von Ihnen. Einen teuren Rasenmäher oder so. Mit Erfolg? Nein. Diese drei Fragezeichen haben uns dazwischen gefunkt. Und dafür werden die und ihre feinen Auftraggeber uns noch kennenlernen. Ja. Habt ihr denn genug Leute? Dazu komme ich jetzt. Du schuldest mir noch einen Gefallen, Stan. Ah ja? Was denn? Weißt du, ich habe dich damals aufgenommen, als deine Mutter dich rausgeschmissen hat. Jetzt hoffe ich, dass ich auf dich zählen kann. Ja. Okay. Hi, Skinny. Hi. Stan, das ist Roxy. Sie ist eine von denen, die dich heute Nacht angefahren haben. Das stimmt. Hi, Roxy. Aber ich saß nicht am Steuer. Aha. Das gestern war sowieso der absolute Reinfall. Hier. Seht ihr? Alles voll mit blauen Flecken. Das sieht ja furchtbar aus. Die habe ich von diesem Schläger. Aber ich habe ihn dafür in den Pool geschmissen. Das war Peter Shaw, garantiert. Dieser Schisser. Mhm. Vor dem kann ich dich nur warnen, Stan. Meinst du? Er ist unberechenbar und gemeingefährlich. Geh ihm besser aus dem Weg. Ja. Danke für die Warnung, Skinny. Wie war's gestern in Morro Bay? Ach gut, wir haben... Moment. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Gut, dass ich dich endlich erreiche. erreiche. Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht. Ja, Mrs. McGowan, unsere Zentrale war nicht besetzt, aber wir haben... Ich möchte euch nun doch wieder engagieren und die Nachbarn wollen es auch. Bitte kommt so schnell wie möglich vorbei. Es ist etwas Schreckliches passiert. Rein. Hallo. Wo ist denn euer dritter Mann? Der ist momentan leider verreist. Verstehe. Hier lang. Mein Neffe wartet schon im Wohnzimmer. Aha. Okay. Ah, hallo. So schnell sieht man sich wieder. Ja, nun benötigen wir wohl doch eure Hilfe, nicht? Aber setzt euch doch. Setzt ja, danke. Euch. So. Tja, was ist denn vorgefallen, Mr. Fraser? Also in der Nacht zu gestern sind diese Vandalen bei mir eingebrochen und haben sich einer Entführung schuldig gemacht. Entführung? Ja. Hier, seht euch dieses Schreiben an. Dein Liebling leidet, Fraser. Blatt für Blatt segelt bereits zu Boden. Oh Gott. Nur du kannst das stoppen. Komm Montag mit deiner Bürgerwehr um 6 Uhr abends zu der stillgelegten Reifenfabrik am Monodrive. Ja. Kommt in die Fertigungshalle oder dein Baum fällt und keine Polizei. So viel Hass! Der arme Baum. Die haben einen Baum entführt? Ja, es ist ja nicht irgendein Baum. Es ist ein Bonsai. Aha. 12 Jahre lang habe ich dieses ganz besondere Exemplar herangezogen. Schaut mal, es handelt sich um eine sehr, sehr seltene Sorte und der Baum hat schon viele Preise gewonnen, nicht? Wo stand der Baum denn, Mr. Fraser? Ja, genau. Also er wurde letzte Nacht aus meinem Wintergarten gestohlen. Aha. Und das Verrückte ist dabei jetzt, es gab nicht die geringsten Einbruchsspuren. Nur dieser Zettel lag auf dem Boden. Und Sie verdächtigen die Leute vom Freeman-Gelände? Ja, aber natürlich, selbstredend. Diese Halunken terrorisieren uns schon seit dem Tod von diesem Grilltypen. Wie meinen Sie das? Na, also sein Bruder hat das Grundstück geerbt. Mhm. So, und wir haben ihn damals gefragt, ob er es verkaufen möchte. Ja. Und alle Anwohner hier in Seven Pines waren auch ganz begeistert von unserer Idee, aus dem Freeman-Gelände einen Privatpark für unsere Siedlung zu machen. Mhm. Aber der Bruder von Mr. Freeman wollte nicht verkaufen? Na doch. Aber er findet eben diese verlotterten Typen so sympathisch, dass er sich überlegt hat, ihnen das Gelände zu überlassen. Aha. Und jetzt ist er hin und her gerissen. Und deshalb hat er uns angeboten, nur das halbe Gelände zu kaufen. Ja, aber diese Idee klingt doch gar nicht so übel. Wie bitte? Nicht so übel? Naja. Wir teilen uns doch kein Grundstück mit diesem Pack. Oh. Und was wollen Sie jetzt tun? Also, ich heure euch an. Ihr sollt euch heute Nacht auf dem Freeman-Gelände umsehen? Und dann findet ihr heraus, wer mir meinen Bonsai entführt hat. Mhm. Um alles andere kümmere ich mich dann schon selbst. Und wenn wir Ihren Baum nicht finden? Ja, dann stellen wir uns am Montag in der Fabrikhalle den Vandalen und fordern den Bonsai zurück. Aber am Montag hat Beatrix doch Geburtstag. Du bist um 18 Uhr mit ihr zum Geburtstagsessen verabredet. Ja, ruf sie an und sag ihr ab. Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Nerv. Oh, Brandon, sie ist deine Tochter. Ja, so, braucht ihr vielleicht noch ein Foto von dem Baum, Jungs? Das könnte euch doch wahrscheinlich bei euren Untersuchungen auf dem Freeman-Gelände helfen. Ja, das wäre sicher hilfreich. So, ich habe hier vorsorglich schon mal mein Album mitgebracht. So, hier. Aha. Ja. Ach, so viele schöne Familienfotos. Ja, ach, schaut doch mal. Hm? Hab ich nicht eine bezaubernde Großnichte? Ja, ganz bezaubernd, Tante. Die ist doch jetzt völlig unwichtig, bitte. Aha. Sehr hübsch, der Baum. Ja, nicht wahr? Thank you. Als Justus und Peter das Haus von Mrs. McGowan verlassen hatten, machte der erste Detektiv ein ernstes Gesicht. Hast du das Bild von Frasers Tochter Beatrix gesehen? Ich habe eher auf den Baum geachtet. Die junge Frau mit roten Haaren. War sie es, die dir gestern Abend beim Pool in die Hand gebissen hat? Das kann sein. Es war ziemlich dunkel im Garten. Beatrix Fraser, auch rothaarig. Du meinst, dass sie den Baum gestohlen hat und das Schreiben verfasst hat? Ganz sicher. Sie hat die Übergabe des Bonsais genau auf den Termin ihrer Geburtstagsfeier gelegt, weil sie ihren Vater testen will. Und ihr Vater wird den Test nicht bestehen. Nicht so voreilig, Peter. Wir sollten zum Freeman-Gelände fahren und mit dieser Beatrix reden. Ich habe gleich Basketballtraining, aber ab 7 hätte ich Zeit. Gut, dann hol mich mit dem Wagen am Schrottplatz ab. Mhm. Mr. Fraser wird Augen machen, wenn er erfährt, wer seinen Baum gestohlen hat. Nebel durchzog den Bauwagenplatz auf dem Freeman-Gelände. Mittlerweile war es draußen stockdunkel geworden. In einem Wohnwagen brannte aber noch Licht. Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe, Stan. Das ist eigentlich komisch, dass ich mich an den erinnern konnte. Tja. Und, sag mal, ich hab dir diesen Witz noch nie erzählt. Ich dachte, wir sind Freunde. Die besten sogar. Ach, ist das furchtbar. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte. Ach, das wird wieder. Trink einfach noch ein Bier. Nein, danke. Bloß nicht noch eins. Weißt du, Skinny, eigentlich gefällt's mir hier bei euch ganz gut. Ja. Du und deine Freunde, ihr seid echt okay. Wobei, heute Mittag, da war hier so eine rothaarige Zicke, die nach Paul gesucht hat. Mann, die war vielleicht mies drauf. Das wird Beatrix gewesen sein, Pauls Ex-Freundin. Alle seine Flammen sollen angeblich rothaarig gewesen sein. Also mein Fall ist das ja nicht. Hat die auch mal hier gewohnt? Ja, aber das war noch vor meiner Zeit. Paul hat mit ihr Schluss gemacht, ist mit Roxy zusammengekommen und Beatrix ist weggezogen. Das hat sie ganz schön fertig gemacht. Mhm, naja. Das ist alles, was ich darüber weiß. Das ist ja merkwürdig. Ich glaube, dass ich dieser Frau schon mal vorher begegnet bin. Mein Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Hier, eine Zigarette. Du hast ja eh wieder angefangen zu rauchen. Naja. Vielleicht kommt meine Erinnerung ja wieder, wenn ich alles so mache wie früher. Gib mal her. Warte, ich geb dir Feuer. Oh, das ist ja ekelhaft. Boah. Das ist deine Lieblingssorte. Echt? Meine Lieblingssorte? Du siehst ziemlich grün aus. Oh Gott, mir wird schlecht. Ich gehe mal ganz kurz vor die Tür. Soll ich mitkommen? Geht schon. Warte, nimm die hier mit. Eine Armbrust? Was soll ich denn damit? Falls du von Zombies überfallen wirst. Okay. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ist das eine Nebelsuppe da draußen? Das sieht ja aus wie in einem Horrorfilm. Die frische Luft tat gut. Doch durch den dichten Nebel reichte die Sicht nur eine Armlänge weit. Plötzlich waren fremde Schritte zu hören. Da kam jemand durch das Wäldchen. Mensch, Just, pass doch auf. Psst, wir teilen uns auf. Dann gehe ich nach links. Okay, Peter, aber sei vorsichtig. Ja. Peter, das muss doch dieser Schläger sein, vor dem mich Skinny gewarnt hat. Ja, dieser Kerl, der Roxy verprügelt hat. Eine wehrlose Frau. Und diese verdammten Fragezeichen, die haben mich auf die Straße gehetzt. Vor ein fahrendes Auto. Den Typen greife ich mir. Also, und jetzt verschwinde hier. Und ich verpasse dir einen Schuss mit dieser Armbrust. Aber! Hau ab! Peter! Peter, was ist passiert? Wo bist du? Sag Bob, er soll abhauen! Und dann machst du selbst die Fliege, klar? Und ich schieße hier auf deinen Freund. Peter, was ist los? Bleib weg! Ein Schritt näher und ich schieße! Ach, dieser verdammte Nebel! Wo bist du? Bob! Okay, du hast es nicht anders gewollt! Just! Just! So sag doch was! Und jetzt mach ich dich fertig! Bob! Ich bin's doch! Bob! Ich bin's! Peter! Au! Er ist mit dem Kopf an den Baumstamm gestoßen! Bob! Bob! Bob! Peter? Was ist passiert? Bob, du hast mich geschlagen, Bob. Was? Ja, ich blute. Und wie kommst du überhaupt hierher? Ich dachte... Um Himmels Willen! Bob, du hast auf mich geschossen! Es war nur ein Filzball. Völlig ungefährlich. Ich wusste doch nicht, dass ihr meine Freunde seid. Aber hast du uns denn nicht erkannt? Just, das können wir auch später bereden. Unsere Wunden müssen behandelt werden. Aua! Alles andere ist erstmal Nebensache. Oh, Justus. Peter. Mensch, was bin ich froh, euch wiederzusehen. Oh. Mr. und Mrs. Shaw hatten die Jungen aus dem Krankenhaus abgeholt. Und da es schon spät war, hatten sie Bob und Justus erlaubt, bei Peter zu übernachten. Oh Mann, Bob. Du hast wirklich eine Neigung dazu, dein Gedächtnis zu verlieren. Damals bei unserem Fall mit der silbernen Spinne ist dir was Ähnliches passiert. Ja. Es trifft eben immer mich. Mhm. Aber damals bei der silbernen Spinne wusste ich wenigstens noch, wer ich bin. Zum Glück habe ich das jetzt hinter mir. Und wisst ihr was, Leute? Ich kann es kaum glauben, dass ich vorübergehend Skinny Norris' bester Freund war. Ja. Das ist doch nicht zu fassen. Und dann habe ich mich zum krönenden Abschluss auch noch mit meinen beiden wirklich besten Freunden geprügelt. Naja, also ich werde es überleben. Wenn wir Mädchen wären, dann würden wir jetzt wahrscheinlich rumheulen und uns in die Arme fallen. Ja, naja, zum Glück sind wir echte Kerle. Was? Jo. Aber drücken möchte ich dich trotzdem noch mal kurz. Komm mal her. Hm. Beide Seiten haben Drohbriefe erhalten. Und beide Seiten verdächtigen jeweils die anderen, etwas von ihnen entwendet zu haben. Ich verstehe aber immer noch nicht ganz, wieso nicht nur der Baum, sondern auch der Leguan verschwunden ist. Das ergibt doch keinen Sinn, wenn diese Beatrix eine von den Campern ist. Keine Ahnung. Und klar ist auch noch, welche Rolle Skinny spielt. Was meinst du, Bob? Der schläft schon. Ja. Können wir nicht morgen weitermachen, Just? Ich kann auch kaum noch die Augen offen halten. Ich wünsche dir eine gute Nacht und schöne Träume. Also schön. Gute Nacht. Am nächsten Nachmittag trafen sich die drei Detektive in der Zentrale, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. Bob war wieder ganz der Alte. Bob, ja. Peter und ich haben herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen den Leuten aus Seven Pines und der rothaarigen Camperin besteht, die du bei der Tankstelle gesehen hast. Die Frau, die ich damals mit Skinny an dieser Tankstelle gesehen habe, das war Beatrix. Ich erinnere mich genau. Eine Ex-Freundin von Paul. Und ehe ihr fragt, Paul ist der Mann, dessen Leguan entführt wurde. Verstehe. Dann gibt es in diesem Fall zwei rothaarige Frauen. Ganz genau. Beatrix und Roxy. Aber Roxy ist echt nett. So wie es aussieht, haben wir es mit einem durch und durch geplanten Rachespiel zu tun. Ein Spiel, das bislang nach den Regeln von Beatrix läuft. Hä? Wie meinst du das, Erster? Der Streit um die Wiese bot Beatrix Fraser die perfekte Gelegenheit, beide Parteien gegeneinander auszuspielen. Warum? Weil ihr Vater keine Zeit für ihren Geburtstag hatte? Und weil dieser Paul sie verlassen hat? Das sind doch keine Motive, Justus. Das würde ich nicht so sehen. Nehmen wir mal an, dass diese Beatrix sehr sensibel, aber gleichzeitig intelligent ist. Sie erträgt die Zurückweisungen nicht mehr und beschließt, den Leuten, die sie im Stich gelassen haben, eine Lehre zu erteilen. Gut, dann brauchen wir sie nur noch der Polizei zu übergeben. Nein, so einfach ist das nichts weiter. Wir brauchen ein Geständnis. Mhm. Oder ein Beweis. Wie willst du das anstellen, Erster? Ein Ziel wird Beatrix heute garantiert haben. Die alte Fabrik am Monodrive. Da ist heute das große Finale angesagt. Beide Gruppen werden aufeinandertreffen. Ja. Die Situation zwischen den Leuten aus Seven Pines und den Campern ist kurz davor, endgültig zu eskalieren. Und ich wette, dass Beatrix höchstpersönlich in der alten Fabrik sein wird, um alles aus der Nähe zu beobachten. Fraglich ist nur, ob sie eingreifen wird. Wie weit lässt sie die Leute in ihrer Wut gehen? Denn bei ein paar bösen Worten wird es mit Sicherheit nicht bleiben. Ja. Ich weiß nicht, was ihr Plan ist, aber das spielt auch keine Rolle. Denn ab jetzt drehen wir den Spieß um. Die neuen Regeln werden von uns gemacht. Aha. Ich kann dir nicht ganz folgen, Erster. Ich werde gleich ein paar Telefonate erledigen. Und dann teilen wir uns auf. Du und ich, wir fahren nach Seven Pines. Aha. Bob hingegen wird sich erneut mit den Campern zusammentun. Okay. Und was dann? Dann wird gespielt. Einige Stunden später saß Bob auf der Rückbank von Joshs alten Jeep. Minas Bruder nahm die Straße durch die Küstenberge. Das war ein Umweg, aber die Camper wollten den Leuten aus Seven Pines nicht gleich an der ersten Ampel begegnen. Dahinter fuhren Paul und Roxy, Blaine und die anderen Camper in einer langen Kolonne aus alten Autos. Wir machen uns große Sorgen, Stan. Skinny ist übrigens noch gestern Nacht aufgebrochen, um dich von den Mistkerlen zurückzuholen. Und er ist nicht wiedergekommen. Ehrlich gesagt, gibt es da ein paar Sachen über Skinny, die ihr wissen solltet. Aber das ist ja Zeit bis später. Da vorn, hinter dem Maschendrahtzaun, da ist die Fabrik. Ui, ui, sehr einladend. Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es ist gleich 6. Wir müssen uns beeilen. Kommt. Leise. Hey, am Zaun hängt ein Schild. Ja. Gefahr, Zutritt verboten. So etwas müssen die schreiben. Da hat sich aber bereits jemand Zutritt verschafft. Seht ihr? Die Sicherungskette ist durchtrennt. Ist doch egal. Gehen wir rein, Leute. Okay. Aber vorsichtig, leise. Nee, niemand hier. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Und wo sind diese Mistkerle aus Seven Pines? Nicht so laut. Sie kommen. Es geht los. Los, nehmt eure Positionen ein. Dann verteilen wir uns. Draußen vor dem Fabrikgelände stiegen Justus und Peter aus dem MG. Mr. Fraser kam mit großen Schritten auf sie zu. Ihm folgte ein Dutzend Nachbarn. Seid ihr sicher, Jungs, dass das eine gute Idee ist? Es kann nichts passieren, Mr. Fraser. Ja, schön, also dann gehen wir da jetzt rein. Mhm. Das war dort oben, auf der Südseite des Gebäudes. Eine Bombe! Wohl eher ein paar Silvesterböller. Diese Show-Effekte sollen sie doch nur weiter anstacheln. Ich dachte, wir machen jetzt die Regeln. Ja, das dachte ich auch. Also ich lasse mir das nicht bieten. Wir gehen da jetzt rein und ziehen das durch. Los, Leute, kommt! Gucken wir mal. Ich habe Angst. Keine Sorge, Mina. Das soll uns doch nur einschüchtern. Sie kommen. Wo ist mein Bonsai? Ihr Mistkerle, gebt mir zuerst den Leguan zurück. Baum her! Leguan her. Letzte Warnung. Wir haben keine Angst. Sie haben es nicht anders gewollt. Ah! Oh! Au! Ah, was ist mit Ihnen? Um Himmels Willen, was ist passiert? Sind Sie tot? Jetzt müsste sie eigentlich aus ihrer Deckung kommen, Zweiter. Da hinten, Just. Da hat sich jemand hinter den Paletten versteckt. Daddy! Paul! Oh nein! Das wollte ich nicht! Guten Abend, Beatrix Fraser. Wer bist du? Woher weißt du? Das spielt jetzt keine Rolle. Du wolltest beweisen, dass ein Stück Wiese, ein Bonsai und ein Leguan weniger wert sind als ein geliebter Mensch. Und dabei hast du 2 Menschenleben ausgelöscht. Nein! Nein, aber das wollte ich nicht! Wirklich! So glaubt mir doch, ich wollte Ihnen nur eine Lehre erteilen. Das ist jetzt aber kein Schaueffekt. Ein Erdbeben! Alle Mann raus! Wartet! Wir müssen Daddy und Paul mitnehmen. Mr. Fraser, Paul, raus hier, schnell! Was? Die erheben sich? Ihr lebt? Ja, das war unsere Show-Einlage, Beatrix. Wir sind quicklebendig. Aber wie kann denn keine Zeit für Erklärungen? Wir müssen hier raus, sonst sterben wir alle. Und zwar in echt. Aber Skinny ist doch noch da oben. Skinny? Dann hat er die Böller gezündet. Ich muss unbedingt nachsehen. Ja. Tja, wohl eher Bob Andrews. Die Treppe ist eingestürzt. Es gibt einen zweiten Ausgang. Auf der Ostseite. Los, Andrews, komm. Los, Bob. Raus hier. Der Pfosten, er liegt auf mir, ich klemm fest. Moment, nimm meine Hand, Bob. Ich zieh dich raus. Das hat keinen Sinn, wir schaffen das nicht. Noch ein kleines Stück. Jetzt! Danke. Geschafft. Jetzt nicht viel raus hier. Komm. Das Erdbeben hat aufgehört. Kannst du allein zum Parkplatz gehen? Ich glaub schon. Alles in Ordnung? Ach. Na, dann werde ich mich mal verdünnisieren, bevor dein Chef lange Reden hält oder Schisser Shaw noch auf mich eindrischt. Hey, Skinny. Was ist? Wieso hast du mich gerettet? Du hast dabei dein eigenes Leben riskiert. Hey, du bist mein Freund, Stan. Schon vergessen? Aber komm ja nicht auf die Idee, dass ich dich jetzt immer rette. Nach einem geradezu erholsam ereignislosen Dienstag trafen sich die drei Detektive am Mittwochnachmittag mit den Campern auf dem Freeman-Gelände. Also, Beatrix Fraser hatte sich in ihre Rachepläne hineingesteigert, aber sie hatte nie die Absicht, euch alle in Lebensgefahr zu bringen. Dafür hat sie in Kauf genommen, dass wir uns mit den Leuten aus Seven Pines geprügelt hätten. Wegen einer Wiese, einem Baum. Und einem Leguan. Ja, das war ein Teil ihres großen Finales. Sie hatte sogar extra eine Rede vorbereitet. Beatrix ist aber auch wirklich eine Drama-Queen. Das kannst du laut sagen. Die Aktion ist typisch für sie. Ach, mir ist das egal. Wichtig ist, dass sie mir das Tier zurückgegeben hat. Ihr Vater hat ihr natürlich auch verziehen. Schließlich hat er ja seinen Bonsai zurückbekommen. Und der sieht besser aus denn je. Und was wird nun aus Skinny? Beatrix hat ihn dafür bezahlt, dass er beide Seiten ausspioniert hat. Außerdem hat er ihr dabei geholfen, den Baum und den Leguan zu entführen. Kommt er ins Gefängnis? Wenn ihn niemand von euch anzeigt, bleibt er wohl auf freiem Fuß. Hier wird niemand angezeigt. Ah, Skinny kann ein echtes Ekel sein, aber eine gute Seite hat er. Na, hör mal. Na, hat er wirklich. Denk doch nur mal dran, wie er dich belogen hat. Ja, aber... Er hat dir erzählt, du wärst ein Raucher und sein bester Freund. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was davon schlimmer ist. Weißt du, es mag komisch klingen, aber ich denke... Weißt du, ich glaube, er hat die Chance genutzt, um das zu bekommen, was er nie hatte. Hm? Ja. Macht? Oder Rache? Nein. Ich denke, was Bob meint, sind Freunde. Ganz genau. Ja. Sag mal, Mina, was ist gestern eigentlich aus eurem Gespräch mit Mr. Freeman geworden? Naja, also, wir haben uns alle gemeinsam auf der Ranch getroffen. Die Leute aus Seven Pines waren auch dabei. Ah. Und sie waren sogar netter als erwartet. Schließlich haben sie eingewilligt, sich das Gelände mit uns zu teilen. Von Freundschaft mit diesen Spießern kann zwar noch keine Rede sein, aber auf Kleinkriege werden wir in Zukunft ganz sicher verzichten. Ja, dann ist ja alles im Lot. Wenn man von unseren Blessuren absieht und der Tatsache, dass meine Eltern mich höchstwahrscheinlich München werden. Ach. Ja, werden Sie. Bob, du wirst es wie immer meistern. Ich weiß nicht. Na, schlimmer als das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, kann es ja nicht mehr kommen, oder? Ja. Der Mann spricht doch.